Panne, Latte, Burro, Frutta, Kaffee, Zucchero. Zucco di frutta! Pronto, Signore, pronto! Meine Damen und Herren, ein kleiner Hinweis für unsere verehrten Zuschauer, die der italienischen Sprache nicht mächtig sind. Das Mädchen Miri hat entdeckt, dass sie den Fruchtsaft vergessen hat. Sie beeilt sich, diesen zu holen. Meine Damen und Herren, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Onkel Johnny? Onkel Johnny? Hier. Guten Morgen, Margaret. Guten Morgen, Onkel Johnny. Willkommen in Rom. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Du bist eine alte Dame geworden. Und du bist ein junger Mann geblieben. Danke für das Kompliment. Die Kinder, sie hören es gern. Entschuldige, dass ich schon geschlafen habe, wie du heute Nacht angekommen bist. Aber das wird ein sehr schwerer Tag für uns alle. Wie war die Fahrt? Fantastisch. Und den Schlüssel hast du gleich gefunden? Ja, und auch den Zettel. Frühstück pünktlich um 9 Uhr. Und da bin ich. Bravo. Wir haben zwar schon alle gefrühstückt, aber wenn du erlaubst, leiste ich dir gerne ein bisschen Gesellschaft. Es ist mein Vergnügen. Zucco di frutta. Grazie, Miri. Momento, Miri, Margaret, das ist unsere Miri, Miri, ecco la signorina Margaret. Buongiorno, Miri. Buongiorno, signorina, che bella bambola, bella, bella. Bella, bella, das ist ganz Italien. Aber bilde dir nichts darauf ein, sie findet auch mich bello, bello. Sie hat eben einen guten Geschmack. Ja, danke. Du hast eine schicke Wohnung. Ein schickes Kompliment. Kein Kaffee? Nein, danke, in der Früh nur Obst. Sag mal. Trägst du das im Vatikan immer? Nein, nur bei Staatsempfängern. Ach, wird sich Daddy heute auch verkleiden? Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben. Na, Onkel Johnny, das steht dir. Du solltest immer so rumlaufen. Vielleicht würde dich dann einer heiraten. Isst einen Apfel und red nicht so viel. Na, du hättest doch bestimmt geheiratet. Es war nur wegen Mama, hm? Hab ich recht? Du sollst deinen Apfel essen. Na, doch eigentlich schrecklich romantisch, wenn man bedenkt, dass du Daddys bester Freund bist und dabei liebst du Mama. Glaubst du, es ist nur deshalb nichts aus dir geworden, weil du nicht geheiratet hast? Du willst diskret andeuten, dass aus mir nichts geworden ist. Nein, aber nein, ich meine doch nur so im Vergleich zu Daddy. Was bist du? Gesandter zum Vatikan, nicht einmal Botschafter. Und er ist Staatssekretär im Foreign Office. Hättest du Mama geheiratet, wärst vielleicht du jetzt Staatssekretär. Und nicht nur Gesandter zum Vatikan. Man muss auch für Kleinigkeiten dankbar sein. Warum hast du sie eigentlich nicht geheiratet? Dein Vater war schneller. Und warum hast du sie nicht gefragt? Weil ich sie damals noch gar nicht kannte. Ich dachte, du warst der Trauzeuge. Seiner, nicht ihrer. Wann sind die beiden angekommen? Gestern Abend. Und wie geht's ihnen? Ich meine, wie sind sie denn so aufgelegt? Sie sind gut aufgelegt und es geht ihnen auch gut. Und wie geht's dir? Wie war Capri? Na, ungeheuer, herrlich, großartig, gigantisch. Und wie heißt er? Onkel Johnny! Du, hat dir das jemand erzählt? Das selbstverständlich. Deine Augen haben's mir erzählt. Ach, Onkel Johnny, ich muss das einfach loswerden, bevor sie kommen. So eine Art Generalprobe, weißt du? Er heißt Bobby Butterfield. BB, das ist ein vielversprechender Name. Und hat der junge Mann auch einen Beruf? Du fragst, als wärst du Daddy. So eine Art Generalprobe, weißt du? Also gut. Er studiert in Harvard, sein Vater war Amerikaner, er ist gestorben, seine Mutter ist Engländerin, aber sie hat immer in New York gelebt. Und kennengelernt habt ihr euch in der Blauen Grotte? Ja. Wie kommst du darauf? Du wirst es nicht für möglich halten, aber auch ich war einmal Student und auch ich war einmal auf Capri. Also wir saßen zusammen im gleichen Boot und in der Einfahrt... Musstet ihr euch bücken. Ja, sag mal, woher weißt du das? Ja, Kind, dazu ist die Blaue Grotte ja schließlich da. An derselben Stelle wollte mich einmal eine dicke spanische Touristin umarmen, aber ich habe mich elegant gewehrt. Mit Händen und Füßen. Und in der Grotte habe ich dann gesagt, olé, und habe das Boot gewechselt. Und was hat die Spanierin gesagt? Wenn ich mich richtig erinnere, caramba, hat sie gesagt. Er hat das Boot anscheinend nicht gewechselt. Nein, denn während der Einfahrt ist es passiert. Wie unbequem. Ach, du bist gemein. Ich war wie elektrisiert. Ja, Ich wusste, dass ich ihn liebe. No, das ging aber schnell. Na, ihm muss es genauso gegangen sein, denn während der Ausfahrt... Als ihr euch wieder bücken musstet... Hat er mich geküsst. Du, das ist kein Beweis, denn um ein Mädchen wie dich zu küssen, warten junge Leute heutzutage nicht darauf, bis sie verliebt sind. Ja, na Gott sei Dank nicht. Wir hätten ja 10 Tage verloren. Verloren? Wofür denn? Na, also nicht, was du denkst. Also, er liebt dich. Ja. Und du wirst uns helfen, Onkel Johnny? Ja, vorausgesetzt dein, wie heißt er? Bobby. Dein Bobby gefällt mir. Oh, der wird dir gefallen, Onkel Johnny. Er ist einfach klasse. Das sind sie alle in den ersten 10 Tagen. Und wo ist der junge Mann? Jetzt noch auf Capri? Nein, oben, in der Wohnung über dir. Ach, der ist schon da. No, der scheint ein schickes Tempo zu haben, der junge Mann. Ich habe ihm die Wohnung besorgt. Weißt du, Mama hatte geschrieben, falls du meine Eltern und mich nicht bei dir unterbringen könntest, im Haus steht eine Wohnung leer. Na, das habe ich Bobby erzählt und er hat sie telegrafisch beim Hausverwalter gemietet. Seine Mutter kommt heute aus Amerika. Butterfield-Vollversammlung, was? Naja, sie wollen Rom kennenlernen. So, und wann wird man die Ehre haben, ihn kennenzulernen? Um 9:30. Er holt mich ab. Wir wollen zum Baden nach Fregene. Du, ich fürchte, daraus wird nichts werden. Deine Mutter will mit dir in die Villa d'Este. Das denkt sie. Also ich jedenfalls habe um 9:30 einen Termin im Vatikan. Daddy auch? Nein, Prominenz darf etwas länger schlafen. Na, macht nichts. Ich habe meine Dispositionen schon getroffen. Ich werde es so arrangieren, dass Bobby heute Abend mit seiner Mutter auf einen Drink herunterkommt und die beiden dann zum Essen bleiben. Das heißt, wenn du nichts dagegen hast, immerhin ist es ja deine Wohnung. Bis jetzt, immerhin. Nein, gegen einen Drink ist natürlich nie etwas einzuwenden, aber gegessen wird außerhalb. Dein Vater und ich, wir haben ein kleines Dinner in der Botschaft und Miri hat ihren freien Abend. Ich würde also vorschlagen, deine Mutter und du und die beiden, wie heißen sie? Butterfields. Ihr esst, sagen wir, bei Angelino und das ist gleich hier um die Ecke. Und anschließend treffen wir uns alle auf einen Drink hier. Gut? Guten Morgen, Tom. Oh, guten Morgen, guten Mama. Dein Schatz, da bist du ja endlich. Hast du schöne Ferien gehabt? Na, überflüssige Frage. Bei uns ist alles in Ordnung. Nur dein Vater hat es wieder mit seinem Rücken. Aber erinnere ihn bloß nicht daran. Wann bist du angekommen? Um 3. Um 3? Du hattest doch geschrieben, ein netter älterer Herr wird dich mit seinem Wagen hierher bringen. Und ihr werdet gegen 11 Uhr nachts hier sein. Na ja, ich hab geschwindelt, Mama. Es war ein sehr netter junger Mann, ein Student. Und wir hatten leider eine Panne. Leider? Ja. Aha. Und hat der nette junge Mann auch einen Namen? Ja, ja, Bobby Butterfield. Einer aus der Clique, mit der du losgefahren bist. Nein, ich hab ihn dort kennengelernt. Macht das alles so nervös, diese Sachen machen mich ja Liebling. Ja, bitte. Ich hab geglaubt, du kommst das nächstes Jahr. So, morgen schon. Mond, bitte schließe mich ein wenig, ja? Sag, wann habe ich diese verdammte Uniform das letzte Mal angehabt? In Nepal, Liebling, vor 5 Jahren. Ja, da ist in der Putzerei eingegangen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du bist ein bisschen auseinandergegangen. Sehr, sehr, sehr. Entschuldigung. Sehr, ja. Margaret hat mir gerade erzählt, ein netter junger Mann hat sie hierher gebracht. Ja, und der Wagen hatte eine Panne. Ja, woher weißt du das? Wagen von netten jungen Männern haben in der Nacht gern Pannen. Ich war ja auch immer jung, nicht wahr, Maud? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Du, Daddy, erstickst du nicht in deiner Uniform? Ja, ich hole nur in Dringenfell Luft, da komme ich ganz schön durch. Und was tragt ihr auf dem Kopf? Auf dem Kopf? Das ist so eine Art Gondel, verkehrt mit Garnierung. Nur das muss ich knipsen. Daddy, wo hast du deine Gondel? Ich glaube, unter Mamas Visiertisch. Und du, Onkel Johnny? Miri. Sì, signora. Miri, bitte, seien Sie doch so lieb, bringen Sie mir, scusi, per favore, Miri, mi potrebbe portare il mio... Cappello, cappello, pronto, signora, pronto. Maud, ich glaube, Margaret würde heute Abend ganz gern mit dir bei Angelino essen. Weißt du schon einmal dort? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ganz hier in der Nähe. Man sitzt im Freien und man ist dort ausgezeichnet. Und ich glaube, sie würde gerne auch ein paar Freunde aus Capri dazu einladen. Prego, Signore. Grazie, Miri. Bello, bello. So, Daddy, hier ist sie. Nein, ich habe jetzt keinen Kopf auf eure Brille. Nein, ich will das nicht. Bello, ja, ja, bello. Onkel Johnny, bitte stell dich hinter Daddy. Ja, aber nur, wenn du versprichst, das Foto nicht an eine Illustrierte zu verkaufen. Ich verspreche es. Daddy, mach doch nicht so ein verzweifeltes Gesicht. Nein, grinsen sollst du auch nicht. Du sollst bedeutend aussehen. Ich kann auf Kommando nicht bedeutend aussehen. Schau mich an, lern was. Aha, das ist bedeutend. Achtung, fertig, Ach, Daddy, jetzt hast du gewackelt. Ich hab vergessen, wie man bedeutend aussieht. Entschuldigung. Na, also dann noch einmal. Nein, tut mir leid. Die Pflicht ruft. Meine Damen, Lionel, ich sehe dich dann im Vatikan. Arrivederci. Onkel Johnny? Ja. Dein Nachbar. Ja. Du musst dich jetzt fertig machen, mein Schatz. Wir fahren zur Villa d'Este. Ohne mich. Oh. Aber dein Vater hat einen Wagen gemietet. Ja, der hat dein Vermögen gekostet. Das tut mir leid, ich habe andere Pläne. Was für Pläne? Kannst du deine Mutter nicht antun. Sie ist, hat die 4 Wochen nicht gesehen, ist nur für ein paar Tage hier. Aber ich fahre nach Fregene. Ja? Wo denn das? Am Meer. Und von der Villa d'Este hat mir niemand was gesagt. Außerdem ist es für Besichtigungen viel zu heiß. Die Villa d'Este ist der kühlste Ort in ganz Italien, schon wegen der vielen Fontänen. Ja, aber in denen kann man nicht schwimmen, oder? Ja, dann musst du nicht mich fragen, sondern den Reiseführer. Deine Mama. Also geschwommen bist du auf Capri bestimmt genug. Schwimmen kann ich nie genug. Mit wem willst du denn schwimmen? Mit Bobby. Bobby, kein wer ist Bobby? Das ist der junge Mann, mit dem sie von Neapel hierher geschwommen ist. Ah, ich weiß schon, der Jüngling mit der Panne, ja? Kenn ich den Herrn? Kaum. Ein Souvenir aus Capri. Oh je, yeah. Oh je, yeah. Ein Italiener. Nein. Ja, wenigstens etwas. Das kann ja sein, ein Franzose. Nein, ein Amerikaner aus New York. Ein Amerikaner? Man macht nichts, man kann nicht alles haben. Ich meine es ernst, Daddy, das ist kein Scherz. Merkt man, mein Kind, das merkt man. Du bist in ihn verliebt? Nein. Gott sei Dank. Aber ich liebe ihn. Was, nach 10 Tagen? Nach 10 Minuten. Und er? Er liebt mich auch. Woher weißt du das? Aber Mama, woher hast du gewusst, dass Daddy dich liebt? Na, er hat mir einen Heiratsantrag gemacht, wie sich das gehört. Na und? In Schottland, nicht auf Capri. Und wo ist da ein Unterschied? Im Klima. Hat der Herr auch einen Familiennamen? Butterfield. Bobby Butterfield. Butterfield? Um Gottes Willen. Daddy, was machst du? Nichts, ich habe nur gesagt, um Gottes Willen, mein Rücken. Was soll ich, einen Arzt holen? Ja, Arzt brauche ich jetzt keinen. Vielleicht ist es nur ein Kater. Du sei vorsichtig, du hast gestern Valpolicella und Grappa getrunken. Das hat überhaupt nichts zu tun. Oh, in Grappas kenne ich mich aus. Grappa habe ich auf Capri auch getrunken. Mit diesem Bobby Butterfield? Ja. Also ich kenne den Herrn nicht, aber mir gefällt er schon jetzt nicht. Das ist einer von diesen windigen Typen, die sich Mädchen schnappen und sie haben mit Schnaps volllaufen lassen. Na, immerhin lässt er sich nicht selber volllaufen wie du. Sag mal, welche Tochter spricht denn so mit ihrem Vater? Deine. Danke. Danke. Naja, er soll keine voreiligen Schlüsse ziehen. Er sitzt da und zieht über Bobby her, nur weil seine Leber rotiert. Ma. Und ihn daran erinnert, dass er nichts mehr verträgt. Deine Tochter ist schon vollkommen verwildert. Als nächstes wirst du unsere Capri-Attraktion noch ins Haus bringen. Wie alt ist denn der Herr? 23. So süß. Na, dann ist er's. Nein, dann ist er viel zu jung. Für dich. Was ist denn vom Beruf? Nichts. Aber wie kann ich dann Capri leisten? Er erholt sich. Vom Nichtstun. Margaret hat nicht gesagt, er tut nichts, sondern er isst noch nichts. Er studiert. Ah, studiert. Also Zeit vergeuden. Und nicht lernen. Ja, das könntest du von jedem Studenten sagen. Dich in deiner Jugend eingeschlossen. Mein Kind, bitte nimm zur Kenntnis, ich habe meine Ferien in Schottland verbracht. Die Ferien dazu benutzt, um mich auf meine Prüfungen vorzubereiten, die ich dann auch alle glänzend und mit Auszeichnung bestanden habe. Vorsichtig, Liebling, dein verstorbener Vater hat mir deine sämtlichen Zeugnisse gezeigt. Ja, für den Staatsdienst hat es gerade gereicht. Ich habe mich jedenfalls nicht in Badehosen, in internationalen Gesellschaften umgetrieben und anderer Leute Töchter den Rücken eingehüllt. Das Margret nach Capri fuhr, war deine Idee. War meine Idee, aber nicht, dass sie sich da mit einem halbwüchsigen Playboy anbahnt und der noch nicht trocken hinter den Rücken ist. Ach du Daddy, der wird dir sicher gefallen. Glaube ich nicht. Du ganz bestimmt. Wenn ich dich manchmal so anschaue, da habe ich direkt das Gefühl, der sieht dir ähnlich. Na bitte. Klar. Ja du, der hat genau deinen trotzigen Mund. Aber ich habe keinen trotzigen Mund. Villa d'Este? Mut. Geliebtes Weib. Ja, was ist das? Mit dieser Sache muss Schluss sein, bevor sie richtig angefangen hat. Und ich erwarte von dir, dass du mir dabei hilfst. Aber Lionel, vielleicht ist er ganz reizend. Aber das wird er schon sein. Jetzt nimm dich zusammen. Es ist ja nicht seine Schuld, dass du in Scherz hast. Viva, Signore! Grazie. Bello, bello! Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin Bobby Butterfield. Ich weiß. Meine Mutter kommt gleich herunter. Wie nett. Lane, das ist Bobby. Go on, Bobby. Ja, ich werde mich jetzt um Margaret kümmern. Sei nett und zeig Bobby inzwischen die schöne Aussicht. Ja. Also das ist Rom. Sagen Sie, weiß nicht, ob ich richtig verstanden habe, haben Sie vorhin gesagt, Ihre Mutter kommt gleich herunter? Ja, Sir. Von wo herunter? vom Apartment über Ihnen, Sir. Heißt das, Sie wohnen immer dort? Nein, Sir, wir haben es nur gemietet. Ma will Italien kennenlernen, sie ist heute Morgen angekommen. Ja, und sie kommt gleich herunter? Ja, Sir. Sie kann es kaum erwarten, Sie zu sehen. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Sagen Sie, heißt Ihre Frau Mutter auch Butterfield? Ja, Sir, ich glaube doch. Das wissen Sie sicher? Völlig sicher. Nicht etwa geschieden oder so? Nein, Sir. Und Ihr Herr Vater lebt noch, nehme ich an? Nein, Sir, er ist vor ein paar Jahren gestorben. Noch nicht. Und sie hat nicht wieder geheiratet? Nein, Sir. Nun, das ist mir. Danke, Sir. Sagen Sie, wie heißt denn die liebe Frau Mutter mit Vornamen? Rose, Sir. Rose, das wüsste ich noch. Dann nennt man sie so allgemein, nennt man sie Rosi. Ja, das ist richtig, Sir. Und wie war denn, kann ich hier her, aber wie war denn der Mädchenname der lieben Frau Mama? Kemp. Ja, Rosi Kemp, das ist kein Problem. Sagt Ihnen der Name? Nein, warum soll man was zu anderen Namen? Na, eigentlich hatte ich es erwartet. Warum haben Sie erwartet? Mama war Schauspielerin. Ja? Rosi Kemp war Ihr Künstlername. Ja? Wenn Sie früher öfter drüben waren. Ja, ich war nur mal ein Sprung bei ihr. Ich war ein Sprung bei ihr. Ma ist in ihrer Jugend am Broadway aufgetreten. Wurde ja. Rosi Kemp. Was ist denn wieder wirklich aufgetreten? No. Haben Sie vielleicht Brüder? Nein, Sir. Sie sind der einzige Sohn? Ja, Sir. Und Sie haben noch nie auch nur den geringsten Bruder gehabt. Nein, Sir. Das ist schrecklich. Ja. Dabei habe ich mir immer 5, 6 Brüder gewünscht. Aber 5, 6 braucht einer, der mir genügen. Ne? Sie müssen nämlich wissen, Sir, ich habe einen ausgesprochen starken Familiensinn. Das ist echt was, fragen wir überhaupt nur, weil wir so gemütlich sind. Was sind Sie eigentlich für ein Sternbild? Löwe, Sir. Mitte August. Na, dann stimmt's. Dann stimmt's. Entschuldigen Sie bitte, was stimmt? Was ist? Ja, Sie sagten eben, dann stimmt's. Habe ich eine Stimme? Ja, Sir. Ich war im Gedanken. Wäre es nicht möglich, dass Sie in der Gebärklinik... ...vertauscht worden sind? Nein, Sir, ich bin zu Hause zur Welt gekommen. Das ist gemütlicher im eigenen Bett. Ich kam etwas verfrüht. Ah, verfrüht, ja. Der Bar soll sehr überrascht gewesen sein. Ja, das glaube ich. Das wird Mama sein. Die wird sich sehr freuen, dass Sie sich an Sie erinnern. Ja, ja. Galante Abenteuer. Was ist? Das war Mars erste Show bei den Butterfield Productions. Mein Vater war Producer, aber wenn Sie Galante Abenteuer nicht gesehen haben, dann waren Sie vielleicht in Seitensprünge sind was Schönes. Da hat sich eben geklingelt. Prego, Signore. Bella, bella. Mrs. Butterfield, wie reizend. Ich bin Margrets Mutter. Sehr erfreut. Und da ist... Da war mein Mann. Da steckst du bei den Geranien. Das ist mein Mann. Sehr erfreut, Mrs. Butterfield. Ebenfalls, Sir Lionel. Du, Ma, Sir Lionel erinnert sich, dich am Broadway gesehen zu haben, in Galante Abenteuer oder... Das glaube ich kaum, Sir Lionel. Ich habe da nur eine kleine Rolle gespielt. Eine Liebesszene mit einem verheirateten Mann. Oh, Liebling. Nee. Aber bitte, vielleicht haben wir uns in Washington getroffen, als ich dort gearbeitet habe. Nicht? Dass ich wüsste. Lionel. Wo nur Margaret schätze, ich müsste längst hier sein. Kommen Sie, Bobby, und helfen Sie mir, sie auf Trab zu bringen. Ja, ich darf mit der... Nein, du bleibst hier und zeigst Mrs. Butterfield die schöne Aussicht. Kommen Sie, Bobby. Ich konnte es kaum glauben. Schöne Aussicht, was? Als auf dem Weg vom Flughafen deinen Namen nannte. Ich auch nicht, als Margaret deinen erwähnte. Du bist schlank geworden, Bulli. Sag ich Bulli, bin ich Bulli. Lionel, sei doch nicht so falsch. Per favore, posso sbagliare la tavola? Ich kenne mich nicht aus. Verstehe Sie bitte nicht. Ach so, sì, sì. Grazie, grazie. Tempo. Hör zu, Rosi. Findest du nicht, dass er dir ähnlich sieht? Naja, der ist uns ganz gut gelungen in der Schnelligkeit, nicht? Manchmal, wenn er so bedeutend über Politik spricht oder über Frauen, da erinnert er mich so sehr an dich. Bitte, was jetzt keine Sentimentalitäten, die Situation ist viel zu ernst. Na, daran hättest du in Washington denken sollen. Ja, sie, die zwei lieben sich. Ich weiß es. Naja, das muss doch verhindert werden. Warum? Sie brauchen es doch nicht zu wissen. Du hast dich nicht im geringsten verändert. Du, während des Fluges habe ich von irgendeinem Dorf in Südengland gelesen, das eine einzige große, glückliche Familie ist. Aber sie sollen in dem Dorf machen, was sie wollen, aber meine Tochter wird nicht meinen Sohn heiraten. Das sagt ja bitte aus deinem immer noch sehr hübschen Kopf. Du musst weg mit ihm. Aber wir haben das Apartment für einen Monat gemietet. Dann muss Margaret weg, und zwar sofort. Na schön. Und was sagen wir denn beiden? Na, das überlasse bitte mir, ja. Das überlasse ich dir, ja. Bulli. Also, wir gehen. Oh. Ma, das ist meine Margaret. Freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen, Mrs. Butterfield. Ja, also, Margaret, ich glaube, es wird sich mit der Zeit, du fährst mit deiner Mutter in die Villa d'Este. Das ist auch die Meinung von Miss Butterfield, nicht? Nein, oder? Aber Lionel, sie hat sich doch so auf das Schwimmen gefreut. Das heißt, wenn sie nichts dagegen hat. Ach, von mir aus soll sie ruhig fahren. Am Tag hat Bobby meistens keine Pannen. Also, dann, Schatz, fahrt los. Tja, wir sehen uns dann später. Ja, hoffentlich, ja. Wiedersehen, Ma. Komm. Ach ja, Margaret hat uns beide zum Abendessen eingeladen. Ja. Aber vorher kommen wir noch auf einen Drink hier vorbei. Na, da freue ich mich wie ein Kind, ja. Bobby? Ja, bitte? Passen Sie mir gut auf Margaret auf. Da können Sie ganz beruhigt sein. Ich werde Sie behüten wie ein großer Bruder. Bruder. Komm, rein! Ich weiß etwas. Wollen Sie nicht mit mir zur Villa d'Este fahren? Ich bin allein, wir könnten wunderbar in Ruhe miteinander plaudern. Oh. Mein Mann hat Ischias. Den hat er sich in Washington geholt. Da ist er einmal ausgerutscht. Aber... Auf Glatteis, auf Glatteis. Er rutscht immer so leicht aus, der Arme. Also, Mrs. Butterfield, kommen Sie mit. Es ist so ein schöner Tag und in Rom wird es heute sicher sehr heiß werden. Vielen Dank, sehr gerne. Lautista per la signora. Grazie, mille. Aber bitte, ich möchte gerne noch meine Filmkamera holen. Hoffentlich ist ein Tonfilmgerät. Wieso? Damit Sie nachher wissen, was Sie geplaudert haben. Ich weiß immer, was ich plaudere. Hoffentlich! Hoffentlich wissen Sie, was ich plaudere. Hoffentlich! Boah, also dein Benehmen ist unmöglich. Du warst sehr unhöflich zu dieser netten Person. Aber nennen wir so. Wie kannst du ein bildfreien Menschen einladen, mit denen wieder letzte zu fahren? Na, irgendetwas musste ich doch tun. Schließlich ist es ja nicht Ihre Schuld, wenn Margaret sich in ihren Sohn verliebt. Außerdem ist er ganz reizend. Sie sind beide reizend. Kann ich überhaupt nicht finden. Ich werde in der Bursche fahren lassen, dass man zwei Flugtickets für dich und Margaret sind dort nach London für heute Abend. Und wenn es heute Abend nicht mehr gibt, dann morgen früh mit der Erstmaschine. Ich will aber nicht wegfliegen. Mut. Ja. Salz meines Lebens. Oh ja, ja, ja. Was meine Haselnussstaude. Bitte denke daran, dass es mir nicht gut geht. Das glaube ich dir nicht. Du machst dich ja mehr als lächerlich, wenn du dich benimmst wie ein Patriarch aus dem vorigen Jahrhundert. Du kannst es doch nicht verhindern, dass Margaret Freunde hat. Aber ich kann sie nur hindern, diese zu heiraten. Sag mal, was ist mit dir los? Ich verstehe dich nicht. Dieser nichts los. Dieser Liebesausch passt mir nicht. Und ich will das nicht. Und damit muss Schluss sein. Und ich erwarte, ich sag's noch mal von dir, dass du mir dabei hilfst. Lautista del Ambassador. Danke. Und bitte werde ich sentimental, damit der Rest mit dieser Vater fehlt. Warum? Ich schau nicht dabei aus. Verzeihung bitte, aber ich kann die Kamera leider nicht finden. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja morgen noch so viel Zeit. Also, mein Schatz, wir gehen. Ja. Mut. Nein. Nein. Du bleibst und arbeitest, dann vergisst du deine vielen Wehwehchens. Ja? Auf Wiedersehen. Heute Abend. Auf Wiedersehen, Rosi. Auf Wiedersehen, Mrs. Butterfield. Auf Wiedersehen, Bulli. Sag ich, Bulli, bring mich um. N. Muss doch in Rom eine Nervenklinik geben. Ich muss in den Vatikan. Ich möchte den guten Paul nicht warten lassen. Bravo, bravissimo inglese! Magnifico, magnifico! Meine Damen und Herren, das Mädchen Miri findet den Engländer großartig. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. John, ich möchte. Das sind so weltbewegende Strichen in der Zeitung. Manchester schlägt Arsenal 3-0. 3-0? Das ist interessant. No, das ist heuer ganz gut. Plötzlich im Kopf hat diesen blöden Fußball. Da mit dir zu reden. Ja, rede, Lionel, rede. Aber bitte setz dich doch hin. Nein, ich bin ruhiger, wenn ich auf und ab gehe. Warum fragst du mich nicht, was ich mit dir zu reden habe? Weil ich es weiß. Du weißt? Ja. Von wem, um Gottes Willen? Sie hat es mir gesagt. Was für eine Sie? Na, was für eine Sie? Margaret natürlich. Die zukünftige Margaret Butterfield, so war doch der Name. Wir haben uns beim Frühstück ein wenig miteinander unterhalten und da hat sie mir die freudige Nachricht überbracht. Freudige Nachricht? Das ist keine freudige Nachricht. Ja, warum denn nicht? Ist er verheiratet? Oder vorbestraft? Oder stimmt sonst etwas nicht mit ihm? Nein, dann kommt einfach nicht in Frage. In welcher Beziehung? In jeder Beziehung. Ach, du meinst, er ist nur auf ein Abenteuer aus? Vielleicht immer. Aha, und da hast du ein Machtwort gesprochen. Ja, ich habe gewissermaßen durchgegriffen. Margaret fliegt morgen früh mit ihrer Mutter nach London. Für heute habe ich keine Maschine mehr bekommen. Ja, ist denn schon was passiert? Ich meine, ist er ihr zu nahe getreten? Um Gottes Willen hoffentlich nicht. Was hält's denn Mord von ihm? Na ja, kennt doch meine Mord, ne? Mit fliegenden Fahnen auf ihn los, ja. Was? Und anschließend sofort mit seiner Mutter in die Villa d'Este gefahren. Und was hältst du von der? Von der Butterfield? Na, die ist er. Na ja, ich meine. Sie ist mir ein wenig zu sentimental. Wieso? Ja, sie will einfach nicht einsehen, dass die zwei doch nicht zueinander passen, dass sie zu jung füreinander sind. Und wenn es einsieht, da gibt sie nicht zu. Für sie ist nur wichtig, dass der kleine Butterfield glücklich ist. Liebe Geschöpfe, die Frauen. Hm? Amoralisch, im höchsten Grad amoralisch. Hauptsache, es wird geheiratet. Tja, da, da, da, bam, bam, bam, bam, bam. Könntest du nicht zufällig was anderes singen? Ja, Impotent. Johnny, mein lieber, guter, alter Freund, du musst mir helfen. Ja, Lionel, mein lieber, guter, alter Freund, ich denke, du hast bereits gewissermaßen durchgegriffen. Also, Margaret, du bist erst einmal 100 Kilometer von ihm weg. Ja, hast du das dem jungen Mann gesagt? Nein, noch nicht. Ich habe gedacht, sie sollen heute noch miteinander essen, später wird sie dann irgendeine Möglichkeit finden. Ja, aber du weißt, sie ist volljährig, also eine Verlobung liegt in der Luft. Na ja, deshalb bitte ich dich, mir zu helfen und Mut davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Na, ehrlich gesagt, ich bin selbst noch nicht recht davon überzeugt. Aha, du traust meinem Urteil nicht? Nein. Nein, das würde ich mir nie gestatten. Du bist ja mein Vorgesetzter. Ist jemand zu Hause? Ja, komm nur herein, Margie. Darf ich Bobby mitbringen? Du darfst mitbringen, wen du willst. Ich wusste nicht, dass du schon wieder hier bist, Daddy. Der Daddy ist schon den ganzen Nachmittag hier. Gleich mit dem Empfang bin ich nach Hause gefahren. Du Armer, immer noch der Rücken. Na, Rücken wär's wenigste. Also guten Abend. Darf ich vorstellen? Bobby Butterfield. King? John King, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ein Drink? Immer. Das ist gut. Margaret? Momentan nicht. Lionel? Ich habe jetzt keine richtige Lust. Ich werde mich mal drüber rasieren. Vielleicht küsst mich heute der russische Botschafter und dann wieder. Also, was darf sein, Scotch? Ein Aperitif? Ein Aperitif, bitte. Ein Aperitif. Habt ihr es schön gehabt? Herrlich. Herrlich. Eine gefährliche Gegend, dieses Fregene. Ich meine, wegen der Brandung und dann vor allem wegen der Gegenströmung. Unser hiesiger Botschafter hat einmal damit Bekanntschaft gemacht. Ich saß am Strand, ganz bequem, in meinem Liegestuhl. Bitte setzen Sie sich doch. Danke, Sir. Plötzlich sah ich ihn ganz weit draußen, verzweifelt, mit den Armen herumfuchteln. Natürlich habe ich mich sofort hinterhergestopft, hinter meiner Zeitung versteckt. Oh, okay, Johnny. Ja, entschuldige, ich warte ja schließlich lange genug auf seinen Posten, ne? Das war doch endlich eine reelle Chance. Aber dann kam irgend so ein Seebär vorbei mit einer Schirmmütze, der hat ihn wieder herausgeholt. Also wenn dieser Kerl nicht gewesen wäre, dann wäre inzwischen vielleicht etwas aus mir geworden. Ja, salute. Salute. Aber der gute alte Lionel wird das schon gelegentlich in Ordnung bringen, ne? Onkel Johnny? Hm? Ja, also, wir wollten etwas mit dir besprechen. Ja, ich habe ja heute meine Sprechstunde. Ich habe dir doch heute früh von uns erzählt. Mhm, aber ich habe den Eindruck, inzwischen hat sich einiges ereignet. Oh ja, da haben Sie recht, Sir. Was ist denn eigentlich los mit deinem Vater? Tja, du, das wollte ich dich fragen. Ich glaube, er ist nicht sehr begeistert von mir. Ach, er hatte was gegen meinen Spatz. Gegen wen? Das ist nur so ein Kosename. Für den? Oh, das ist aber lieb. Naja, er hatte was gegen ihn, bevor er ihn überhaupt gekannt hat. Ja, aber inzwischen hat er ihn doch kennengelernt. Ja, aber er ist gleich wütend geworden. Also, wenn du mich fragst, war es seine Leber. Er sagt zwar Ischias und Mama auch, aber wir haben doch alle schon mal Grappa getrunken, nicht wahr? Mhm, und ob. Ja, mein Kind, ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du dich für den Abend schön machst, ja? Noch schöner. In Ordnung, Onkel Johnny. Und ärgere deinen guten Vater nicht mehr als unbedingt nötig. Ich werde es probieren. Und Onkel Johnny, vergiss nicht, du bist auf unserer Seite. Mach mir keine Schande, Spatz. Salute. Salute. Margaret hat mir erzählt, Sie studieren in Harvard. Ja, Sir. Macht Ihnen das Studium Spaß? Oh ja. Was möchten Sie denn gerne werden? Diplomat. Oh Gott, warum das? Da kann man sich nützlich machen. Ich will Ihnen Ihre Illusionen nicht rauben, junger Mann. Können Sie gar nicht, Sir. Außerdem spreche ich 5 Sprachen. So, welche denn? Italienisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Arabisch. 5. Englisch nicht? Nein, Sir, nur Amerikanisch. Naja, mit 5,5 Sprachen sind Sie mir um einiges voraus. Ja. Wie viele sprechen Sie? Eine. Italienisch? Mit Ihren Rechenkünsten scheint es nicht weit her zu sein. Entschuldigen Sie, Sir, haben Sie eine wörtlich gemeint? Ja, selbstverständlich. Als ich noch in Oxford war, da konnte ich natürlich ein paar mehr. Aber als ich dann ins Ausland ging, habe ich sie mir wieder abgewöhnt. Und seit sich herumgesprochen hat, dass ich nur Englisch verstehe, brauche ich auf diesen ewig gleich langweiligen Partys nicht mehr so viel Konversation zu machen, sondern ich kann mich mehr dem Buffet widmen. Ist praktisch. Ja. Ich mache natürlich nur Spaß. In Wirklichkeit spreche ich außer den Konferenzsprachen, also Französisch, Englisch und Russisch, unter anderem 5 chinesische Dialekte. Grund genug für das Foreign Office, mich ausgerechnet nach Rom zu schicken. Salute. Salute. Na? Und? Ich meine, was können Sie mir sonst noch von sich erzählen? Joe. Ja. Was möchten Sie denn hören, Sir? Naja, lieben Sie Margaret? Ja. Das ist gut. Hat Ihnen Sir Lionel dieselbe Frage gestellt? Nein, Sir. Das ist merkwürdig. Naja, ich werde mit ihm reden. Besten Dank, Sir. Und jetzt, glaube ich, wird es Zeit, dass Sie sich ebenfalls umziehen. Umziehen ist ja eine der Hauptbeschäftigungen eines Diplomaten. Mach ich, Sir. Bobby? Ja, Sir. Es geht mich nichts an, aber ich möchte es gern wissen. Auf Capri war da... Ist da... Meine... Habt ihr da... Ich habe in einem anderen Hotel gewohnt, Sir. 1 Kilometer von Margaret entfernt. Sie werden bestimmt ein guter Diplomat. Ich hoffe, Sir. Also. 1 Kilometer, sagt er. Dann waren es höchstens 100 Meter. Die läuft der Valerie Borjow in 9,9. Zu meiner Zeit ist man so weit gesprochen. Herren ziehen sich wahrscheinlich gerade um. Ja, dann will ich Sie aber jetzt auch nicht länger aufhalten. Wie wär's mit einem Drink? Die Bar ist geöffnet. Da sage ich nicht nein. Womit kann ich dienen? Cognac, Herr Ober. Soda? Pur. Ich bin ja so froh, dass wir gefahren sind. Mhm. Diese Fontänen sind ja unbeschreiblich schön. Hallo, Johnny. Hallo, Mott. King? John King, meine Freunde nennen mich Johnny. Butterfield. Rose Butterfield. Meine Freunde nennen mich Rosie. Ich habe mir erlaubt, Mrs. Butterfield einen Drink anzubieten. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Aber ich bitte dich. Rosie, ich höre, wir wohnen Tür an Tür. Ach, ich würde sagen Stockwerk an Stockwerk. Balkon über Balkon. Ja, wenn Sie oben Ihre Geranien gießen, können Sie Johnny gleich mitgießen. Und Sie selbst vielleicht auch. Es wäre mir ein großes Vergnügen. Man kann immer noch wachsen. Sind die Kinder schon zurück? Ja, sie ziehen sich um. Ich habe Ihren Sohn kennengelernt. Ein besonders sympathischer junger Mann, ganz besonders nett. Danke. Du bist im Bilde, Johnny. Na, was heißt im Bilde? Ich sitze gewissermaßen am Nabel der Welt. Zuerst hat mir Margaret die Geschichte erzählt, um mich mit dem Fall vertraut zu machen. Hab ich mir gedacht. Und dann hat sich Lionel zum Zeugen der Anklage gemacht. Übrigens ein sehr schwacher Zeuge, wenn man mich fragt. Und dann habe ich noch beim Aperitif die Aussage des Delinquenten gehört. Und zu welchem Urteil bist du gekommen? Nicht schuldig. Ah, und hast du es Lionel klar machen können? Nein, leider nicht, denn als ich mit ihm sprach, kannte ich ja den Verbrecher. Da kannte ich ja den Delinquenten noch gar nicht. Lucy, auf welcher Seite stehen Sie? Ich bin seine Mutter. Ach ja. Es ist kaum zu glauben. Also, wenn Sie meinem Rat folgen wollen, machen Sie es wie wir Diplomaten. Sagen Sie vorläufig weder ja noch nein. Halten Sie sich draus. Mhm. Denn ehrlich gesagt, unser guter Lionel kann ein schrecklicher Dickschädel sein. Wem sagen Sie da? Und wenn ich ihn herumkriege, von Ihrer Seite bestehen keine Einwände gegen Margaret? Nein, natürlich nicht. Das ist gut. Sie haben eine sehr schwere Mission, Sir John. Oh, Johnny kann sehr überzeugend sein. Ja, wirklich? Ja, dann werde ich mich aber jetzt auch umziehen. Vielen Dank für den Drink. Und vielen Dank für den Ausflug, Mo, es war bezaubernd. Es war nett, dass Sie mitgekommen sind. Johnny, versprich mir, dass du mit Lionel redest. Aber selbstverständlich, Mutter. Du bist sein bester Freund. Ich werde mein Möglichstes tun. Es ist für Margaret. Ich weiß, Mutter, ich weiß. Für unsere Margaret. Maud, ich flehe dich an. Das darfst du doch nicht sagen. Ich wollte dich schon von der Villa d'Este aus anrufen, aber diese ausländischen Telefone sind mir zu kompliziert. Die hat dich sehr lieb, nicht wahr? Ja, Blut ist eben dicker als Wasser, wie der zweite preußische Wilhelm zu zitieren pflegte. Ja, deshalb warst du auch der Erste, dem sie es erzählt hat. Sag mal, glaubst du wirklich, den beiden ist es ernst? Johnny, ja, aber... Oh, Maud, du bist schon da. Ja, Liebling. Das Bad wäre frei. Oh, wie fein. Schade, dass du nicht mitgekommen bist. Es war himmlisch. Wie in einer anderen Welt. Wie verlockend. Und Mrs. Butterfield ist ganz reizend. Also, wenn du sie näher kennen würdest, würde sie dir auch gefallen. Ja, du, Lionel, übrigens, dieser junge Butterfield, das ist auch ein ganz besonders netter Mensch. Nein, nein, doch. Und vor allem, er liebt deine Tochter und sie liebt dich. Ja, kann ich ihr nicht helfen, sie wird darüber hinwegkommen müssen. Soll ich dir sagen, was mit dir los ist? Du kannst dich einfach nicht von ihr trennen, das ist alles. Ein verliebter Vater und seine einzige Tochter, die älteste Geschichte von der Welt. Aber Lionel, Kinder werden nun einmal erwachsen und sie heiraten. Und es ist ein Verbrechen, sie trennen zu wollen, wenn sie sich lieben. Warum machst du dir eigentlich keine Heiratsvermittlung auf? Ich bin ja gerade dabei. Ja, tut mir leid. Und wenn es so weit kommt, ich mache dich darauf aufmerksam, ich verschaffe den beiden eine Ausnahmegenehmigung. Wenn sie beeilen müssen, dann Margaret fliegt morgen nach London zurück. Das werden wir ja sehen. Ah, werden wir sehen. Hat sie Maud hinter dich gesteckt. Doch lass doch bitte Maud aus dem Spiel. Sie reagiert wie jede vernünftige Mutter. Sie möchte ihre Tochter glücklich sehen. Ah, ich nicht? Du glaubst, ich nicht? Ich fange langsam an, daran zu zweifeln. Na komm, Rane, los, los, raus mit der Sprache. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Na ja, was ist das? Butterfield ist keine gute Familie. Wieso? Der Vater war Theaterdirektor. Ja, das ist bedenklich, aber es gibt Ärgeres. Ja, bitte, wenn er Erfolg gehabt hätte, sagt mir nichts. Ich habe heute keinen Erfolg gehabt. Du, nach meinen Informationen waren seine Revuen alles Riesenerfolge, bis auf eine. Aber da hat er, glaube ich, für $300,000 die Filmrechte nach Hollywood verkauft. Sag mal, woher weißt denn du das so plötzlich? Nach Schlagewerke. Botschaft. Aha. Also ich habe gehört, der alte Butterfield hat auf Pferde gesetzt und sein ganzes Vermögen verloren. Mir hinwiederum hat ein Freund aus der amerikanischen Botschaft anvertraut, dass der alte Butterfield seinem Sohn mindestens $2,500,000 hinterlassen hat. 2,5 Millionen Dollar? Dabei ist er gar nicht sein Sohn. Ja, wessen Sohn ist er denn? versprichst du mir keiner Menschenseele davon etwas zu sagen? Ja, selbstverständlich. Also? Also was? Also versprich mir es. Ja, ich verspreche es dir. Er ist nicht seiner, er ist meiner. Warum ich will lachen? Also du meinst, da muss ich einen Tränken haben. Aber einen doppelten. Toni, was soll ich machen, was soll ich machen? Ja, auch einen doppelten nehmen. Auch einen doppelten. Es war ein furchtbarer Tag heute. Während des ganzen Empfanges, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe nichts als gezittert und ich konnte ja keinen einzigen Bissen herunterbringen. Salute. Salute. Das sind... Johnny, was mache ich nur, was mache ich nur? Noch einen doppelten Trinken. Das ist die Strafe des Himmels. Sowas kommt immer raus. Das würde ich nicht unbedingt behaupten. Eine wunderschöne Stunde in Washington mit einem 24 Jahre später mit Kind und Kind mit Zins und Zinseskinder mit Zins und Zinseszinsen heimgezahlt. Ach, Johnny, es war eine herrliche Nacht. Das Wetter war schlecht. Geschneit und geregnet. Ich habe Rosa für einen Diplomatenkoch kennengelernt und habe sie dann heimbegleitet und vor der Haustür. Sie war so vergnügt und sie war wirklich. Bin ich vor lauter Begeisterung beim Abschiednehmen der Länge nach hingefallen. Ja, sie hat auch so dumm gelacht, aber ich war nass von oben bis unten. Hat sie mir erlaubt, mit in ihre Wohnung zu kommen und das Zeug zu trocknen. Hat mich in eine Decke gewickelt und da sind wir da gesessen vor dem Kamin und haben gewartet. Auf was? Bis ich wieder trocken war. Inzwischen haben wir 5 oder 6 Eierkognaks getrunken. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, sie hat nichts anderes im Haus gehabt. Aber sie war lustig und vergnügt. Und dann war sie auch im Ausland, nicht? Na und? Naja, also im Ausland kommt es einem nicht so schlimm vor, wie wenn man es zu Hause macht in England. So. In Brighton und in London und in Turkey. Kommt es ja nicht so im Ausland. Und dann wäre auch wirklich, glaube mir, es wäre nichts geschehen. Ich war so standhaft, aber dann hat sie angefangen, dieses Lied aus ihrer Revue zu singen. Wenn du mich willst, ich habe nichts dagegen. Ja, habe ich mal gedacht, wenn sie nichts dagegen hat, und so ist es passiert. Da habe ich wirklich nur an Mut gedacht. Ja, natürlich. Nein, ich will mich aufhören. Nein, ich will mich besser machen. Aber was kann der Manke dafür? Was kann Bobby dafür? Ich habe 2 junge Leben ruiniert. Bist du ganz sicher, Lane? Ja. Nein, es kann nicht doch vielleicht zufällig der alte Butterfield gewesen sein. Nein, den hat sie damals noch gar nicht gekannt. Ach, sie war noch gar nicht verheiratet. Mit einer verheirateten Frau? So ein Lump bin ich nicht. Ein Butterfield hat sie dann ein paar Wochen später kennengelernt und die haben dann gleich geheiratet und das Kind kam etwas verfrüht. Wie eben Margaret auch, wenn du dich daran erinnerst. Ja, ja, jetzt wo du es erwähnst. Ja. Und sowas kommt ja vor, ich meine. Aber Gott sei Dank, der alte Trottel hat nichts gemerkt. Warum sollte er auch nicht? Ja, eben, warum sollte er? Ach, Johnny, was mache ich jetzt? Nachdenken, ja, nachdenken. Aber nachdenken, du wirst dich leicht nachdenken. Mut kann ich doch nicht sagen nach all den Jahren und es wäre auch unfair Rosi gegenüber und es würde auch Margaret nicht helfen und Bobby nicht helfen. Bist du sehr enttäuscht von mir, was? Nein, du, wenn ich es mir richtig überlege, vielleicht hätte ich an deiner Stelle genauso gehandelt. Du nicht! Du nicht! Ich bin labil, aber du nicht. Das ist nett, dass du das sagst. Du warst immer, in jeder Lage, immer mein großes Vorbild. Du nicht. Deshalb habe ich dich auch gebeten, mein Trauzeuge zu werden. Und jetzt musste ich dich so enttäuschen. Aber daran wird unsere Freundschaft nicht zerbrechen. Ist Papi noch nicht da? Nein, noch nicht. Ah, das wird er sein. Noch. Und bitte, bitte überzeuge Mut davon, dass ich eine Ehefrau immer dem Willen ihres Ehemannes beugen muss, müssen wir das versprechen. Und überlass das mir, überlass das ruhig alles mir. Das ist so schön, einen guten Freund zu haben. Guten Abend. Johnny, du hast Daddy herumgekriegt? Vielen Dank, Sir, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, aber Kinder, es ist noch ein weiter Weg. Es ist noch ein sehr weiter Weg, es sei denn, ihr beide liebt euch plötzlich nicht mehr und die Sache hat sich von selbst erledigt. Dafür besteht keine Aussicht, oder? Nicht die geringste. Sollen wir? Ja. Onkel Johnny, wir waren heute nicht baden. So, was denn habt ihr gemacht? Bobby. Ach, ach, ach, du lieber Himmel. Glaubst du vielleicht auch, wir passen nicht zueinander? Naja, in Eheangelegenheiten bin ich nicht gerade ein Fachmann. Ja, und haben Sie das Gefühl, Sir, Margarets Vater wird wirklich nicht nachgeben? Margarets Vater? Hm? Nun, da möchte ich mich nicht festlegen. Das Beste wäre, ich bekomme ein Kind von Bobby. Da bleibt dir nichts anderes übrig. Was meinst du dazu, Onkel Johnny? Das ist nicht so originell, wie ihr denkt, und führt manchmal zu ungeahnten Komplikationen. Ah ja, und du, Bobby? Oh, ich bin einverstanden. Ja, nur das will ich hoffen. Es muss ein Bub werden. Ein Mädel. Nein, ein Bub. Nein, ein Mädel. Bub. Mädel. Darf ich einen Vorschlag machen? Einigt euch doch auf Zwillinge, ein Bub und ein Mädel. Zwei Buben. Zwei Mädel. Oh, du bist ein typischer Egoist. Und du bist ein verbohrter Dickschädel. Und außerdem bist du ein Schürzenjäger. Ich? Und wie lange bist du mit diesem abgetakelten italienischen Rennfahrer in der Hotelbar gesessen? Und wie oft hast du beim letzten Strandfest mit dieser aufgetakelten, verbitterten Französin getanzt? Mindestens 10-mal. Zweimal. 10-mal. Zweimal. 10-mal. Zweimal. Ja, ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Ihr werdet bestimmt ein ideales Ehepaar. Schatz. Rome. Die ewige Stadt. Rom, die Stadt der 6 Hügel. 7. Sind Sie sicher? Todsicher. Ist mir auch recht. Auf einen Hügel mehr oder weniger kommt es mir heute schon nicht mehr an. Bravo. Noch einen Krapper? Oh, ich habe schon 7 gehabt. 4 bei Angelique. Beim Essen. Und 2 hier. Stimmt. 24, 8. Dann wird Ihnen ein 10. jetzt gut tun. Bitte. Bitte. Trinkt man den auch in Amerika? Nein. Nein. In England auch nicht. Das ist dumm, nicht? Oh ja. Der schmeckt so gut. Ja. Wenn Sie die Liebenswürdigkeit knubbeln. Komisch, die verschiedenen Geschmäcker in den einzelnen Ländern, nicht? Als Lionel aus Washington zurückkam, hat er nur noch Eierkognak getrunken. Susi! Aber Krapper ist mir lieber. Ihnen auch? Ja. Hoffentlich erkältet sich Margret nicht da draußen. Ja, die ist ziemlich abgehärtet. Aber wenn es Ihnen zu kühl ist, mach ich die... Bitte, danke. Mach ich die Türen. Liebe Brot, ich bin wirklich abgehärtet. Ja, doch, angenehmer so, ne? Ja. Die 2 sitzen auf einem Liegestuhl. Da wird Ihnen warm genug sein. Ach, süß, die beiden. Johnny hat mir versprochen, mit Lionel zu reden. Sie müssen sein Benehmen entschuldigen, er ist einfach überarbeitet. Aber wenn das Essen in der Botschaft gut war, wird er heute Abend umgänglicher sein. Rosi! Rosi! Hallo! Hallo! Hallo, Rosi! Ach, ich weiß, Sie machen sich Sorgen, aber das brauchen Sie nicht. Lionel kann es einfach nicht vertragen, dass etwas passiert, was nicht von ihm ausgeht. Wenn Bobby seine Erfindung gewesen wäre, sozusagen, wenn er ihn im Club oder im Ministerium aufgegabelt hätte, alles wäre in Ordnung, aber das Gefühl, übergangen worden zu sein, ja, das verträgt er nicht. Noch einen Krapper? Bitte, bitte. Ja? Der wird Sie aufmögen. Ja. Ja? Ach, ich möchte, dass die beiden hier in Rom heiraten. Ja? Eierkognak. Wieso? Maud, bitte ja. Setzen Sie sich. Ja? Ja. Warum? Sie werden es nämlich brauchen. Ja. Liebe Maud, Sie haben gesagt, Ihr Mann habe angefangen, Eierkognak zu trinken, als er aus Washington zurückkam. Ja. Lionel hat mit Eierkognak angefangen, weil er mit mir angefangen hat. Wie? Heißt das, Sie haben Lionel schon vorher gekannt? Ich habe ihn gekannt, er hat mich gekannt, wir haben uns beide gekannt und weil wir uns ebenso gut gekannt haben. Bobby? Das kann doch nicht wahr sein. Es ist wahr, Mut. Also darum? Ja, darum. Und ich erzähle das alles, weil ich so viel Grappa getrunken habe und weil ich sehe, dass Laune nicht den Mut hat, das Ihnen selber zu sagen. Und wir hatten gerade erst geheiratet. Ja, ich glaube. Oh, bitte, liebe Mut, das entschuldigt ihn doch. Wie meinen Sie das? Hm. Er war doch allein. Ganz allein. Und unglücklich. Und verliebt. Ja, in Sie? In Sie, leider. Oh. Hat er Ihnen das gesagt? Aber der hat doch überhaupt immer nur von Ihnen geredet, zwischendurch. Ja? Und was für eine Entschuldigung hatten Sie? Ich? Ja. Ich brauchte keine. Ich war ja damals nämlich noch nicht verheiratet. Ach, ich habe erst den alten Butterfield geheiratet, als Lionel mich verlassen hat. Oh, Sie ernst? Das ist lieb, ihr Mitglied. Wirklich lieb, Mut. Aber meinetwegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Denken Sie lieber an die beiden da draußen. Um die brauchen Sie sich keine Sorgen. Sie haben gesagt, Sie haben eine Menge Eierkognak getrunken beim ersten Mal. Ja. Sie und mein Lionel. Ihr Lionel. Na ja, gut. Unser Lionel. Ja, so vier oder fünf. Warum denn? Ich hatte 6 Whiskys. Liebe Mut, Sie sollen nicht so viel Alkohol trinken. Nein, 6 Whiskys. Also bitte 6 Whiskys. Und Sie fragen mich gar nicht, wann? Also wann, in Gottes Namen? Beim ersten Mal. Als Johnny und ich. Verstehe. Rosie, Johnny ist... Margaret? Ja. Nein. Doch! Margaret und Bobby sind also nicht Onkel und Tante? Mutter und Schwester? Die beiden können also heiraten? Ich habe Ihnen ja gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Liebe Mut, jetzt müssen Sie aber noch einmal mit mir anstoßen. Bitte, liebe Mut. Wer wird es Lionel beibringen? Das müssen Sie schon Nein, sagen. Das kann ich nicht. Wieso denn? Nun, mir kommen Sie es doch auch sagen. Ja, das ist etwas anderes. Sie sind eine Frau. Frauen halten mehr aus. Sie glauben, Lionel wird wütend sein über Sie? Das hat er doch gar kein Recht. Kann ich plötzlich zu Lionel sagen, dass Margaret nicht seine Tochter ist, so aus heiterem Himmel? Das wäre das Ende. Das wäre das Ende unserer Ehe, die auf der... Theorie basiert, dass er der vollkommene Ehemann und in allem mein Vorbild ist. Wenn diese Theorie, danke, wenn die platzt, ist es aus. Nicht für mich, aber für ihn. Er könnte den Gedanken nicht ertragen, dass ich eine Leiche in seinem Keller ausgegraben habe. Also Phil, dann muss es ihm eben wer anderes sagen. Ja, ja. Aber wer? Aber wer? Johnny! Rosie! Mut, lassen wir das doch diese beiden alten Lausbuben mit sich selber in Ordnung bringen. Ja. Wir wissen von nichts. Wir sind unschuldig wie neugeborene Kinder. Solange sie in einem Pakt spielen, sie den Herrn im Haus, bitte. Sollen sie doch jetzt sein. Und sollen sie ihre Seitensprünge selber ausbaden. Ne? Ja. Zum Teufel, wozu sind sie schließlich Diplomaten? Diplomaten! Ich weiß. Wenn Sie nicht mit einer solchen Kleinigkeit fertig wären, dann wären Sie verdammt Schlechte. Okay, Mut? Okay, Rosi. Ja, aber er schickt mich morgen mit Margaret nach Hause. Oje, weiß sie es Nein, schon? Noch nicht. Das ist gut, vielleicht bringt das doch die ganze Geschichte zu Platz. Ich fürchte nur, er macht mir eine Szene, wenn er nach Hause kommt. Wenn schon, Mut, dann denken Sie daran. Sie spielen die Unschuldige. Ja. Die Szene überlassen Sie mir. Immerhin war ich ja einmal Schauspieler. Ja, habe auch Tragödien gespielt. Bravo! Nicht gut, aber gespielt habe ich. Hallo, was war denn das? Habe das Gefühl, der Liegestuhl hat seinen Geist aufgegeben. Wir haben einen von Onkel Johns Liegestühlen kaputt gesessen. Also das ist die Höhe. Also das ist die Höhe. Entschuldigen Sie bitte. Mama, du hast zu viel getrunken. Ja, Liebling, viel zu viel. Na bitte, Ihre Mutter ist glücklich, das ist alles. Du auch, Ma? Sehr glücklich. Das ist großartig. Was meinst du, Liebling? Wäre es jetzt nicht der richtige Augenblick? Ich glaube, ja. Okay, dann schieß los. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Na, wie war es bei Angelino? Ach, riesig nett. Und das war nämlich eine blendende Idee. Wie war es in der Botschaft? Schrecklich, schrecklich. Oh, hat sich dein Rücken wieder geärgert? Nein, diesmal waren es die Tischnachbarn. Ja. Zahlt man diesen Menschen Millionen Entwicklungshilfe, keiner lernt Englisch, wir sind da gesessen, stumm wie die Fische in Splendid Isolation. Und wie hast du gesessen, Johnny? Nordkorea links, Südkorea rechts. Mein Gott. Nein, nein, durchaus nicht, wenn wir nicht gerade den Mund voll hatten, haben wir uns angelächelt. Einmal links, einmal rechts. Es war sehr erholsam. Ich sehe, die Damen haben sich bereits bedient. Darf ich nachschauen? Bitte, das ist wirklich genug. Danke. Ich müsste entschuldigen, ich muss aus diesem Bericht aus Moskau zu Ende lesen. Oh, mein Schatz, du wirst doch heute Abend nicht mehr arbeiten. Ich hätte es in der Früh schon machen müssen, aber kommt jetzt nicht in dem Haus. Von wem ist denn der Bericht? Aus Moskau, habe ich gerade gesagt. Von dem Charles Monroe. Oh, da bist du aber wirklich nicht zu beneiden. Wirklich nicht. Der Mann hat überhaupt keinen Kopf mehr für den diplomatischen Dienst, nur Weiher beim Kopf. Jetzt hat er wieder ein Verhältnis mit einer Tänzerin vom Bolschoi-Ballett. Bitte keine Klatsch, Liebling. Das weiß ja jedes Kind außer seiner Frau. Die ist ja auch bekannt, Johnny, nicht? Ja, so gerüchtweise. Übrigens, dieser Charles Monroe ist mir immer schon sehr auf die Nerven gegangen. Schon damals in Oxford. Dieser Mensch hat derartig gestottert. Was tut er heute noch? Ich verstehe wirklich nicht, wie du ausgerechnet den nach Moskau schicken konntest. Ja, da ist er weit weg, darum. Und dann... Bei der zwielichtigen Verhandlungstaktik der Russen gibt uns sein Stottern immer einen gewissen Zeitgewinn. Das ist ein triftiger Grund für eine große diplomatische Karriere. Also ich habe ihn nur einmal bei einem Cocktail erlebt, als du in den Staaten warst. Aha. Mir hat er sehr gut gefallen. Ja, Frauen gefällt er immer. Oh. Ich werde ein Auge auf ihn, Ich werde ein Auge... Margret! Bobby! Bitte... Ich glaube, wir werden uns jetzt verabschieden. Ich bin noch nicht müde, Mann. Aber ich und alle anderen glaube ich auch. Ich nicht. Unser Villa d'Este fahren wir morgen erst um 12. Wir wollten eigentlich noch in eine Bar. Ja. Nicht, Bobby? Tja. Daddy, kommst du morgen mit zur Villa d'Este? Ich werde gehen, weil morgen fliegst du nach London zurück. Wie bitte? Mit deiner Mutter. Warum? Weil ich es sage. Zurück nach London? Ja. Ja, aber warum? Vergleich dir später, wenn unsere lieben Gäste... gegangen sind. Ich will es aber jetzt wissen. Ja, bitte sagen Sie es jetzt. Bitte, wenn Sie unbedingt wissen wollen. Du fliegst nach London zurück, weil ich diese lächerliche... Sie ist nicht lächerlich! Mein Kind, ich bin dein Vater. Lass euch auch nicht an, du fliegst morgen 9.15 Uhr, Flug 16 G17. Das denkst du? Welche Tochter spricht so mit ihrem Vater? Deine. Na, dürfen wir nicht ebenso unsere Meinung sagen? Bitte geht's auf dein Zimmer. Ich denke nicht daran. Dann werde ich ihn bringen. Und wenn ich nicht mitgehe? Dann werde ich ihn tragen. Und das würde ich Ihnen nicht raten, Sir. Denken Sie an Ihren Rücken. Was will ich denn? Mrs. Butterfield, bitte? Entfernen Sie bitte diesen Sohn. Bobbylein, sag schön gute Nacht. Entschuldige mal. Ich glaube, Liebling, wir müssen es Ihnen jetzt sagen. Du hast recht, mein Spatz. Spatz. Und wenn es ein Schock für dich ist, Daddy, so hast du es nur dir selber zuzuschreiben. Aber wenn du so ungeheuer altmodisch den Familientyrannen spielen willst, bitte, dann sollst du es lieber gleich erfahren. Und wenn du mich verstößt oder sonst irgendwas Prähistorisches tust, dann ist mir das wurscht. Aber Liebling, niemand wird dich verstoßen, was immer du auch getan hast. Es tut mir leid, Mama, du solltest es nicht so erfahren, aber ich kann nichts dafür. Was sollst du nicht so erfahren? Na, dass wir uns verlobt haben. Ja. Nein. Doch. Rosi. Das geht jetzt. Nicht. Ja, jetzt. Sir, Lionel. Los. Das Geschlecht der Butterfields wird sich Ihnen nicht aufdrängen. Es gibt tausende von Vätern, die sich alle 10 Finger abschlecken, wenn sie einen solchen Zwieger schon wie meinen Bobby. Darum, mein Bobby, lass uns gehen! Die Ahnfrau. Ja. Ja, dann gehe ich auch, mein greiser Vater. Greiser Vater? Gut gespielt, Mann! Darf ich Sie bitte erst hinaufbringen? Ich finde Sie großartig. Sie dürfen, Sir John, Sie dürfen. Sie sind nämlich wirklich der einzige Kavalier hier im Hause. Bobby! Oh. Wir sprechen uns noch, Sir. Ich gehe, aber ich komme wieder. Beeilen Sie sich nicht! Mut! Nein! Mut, ich muss mit dir reden, ich kann nicht mehr weiter so, ich kann nicht mehr. Lionel, hör auf, du gehst mir auf die Nerven. Hör mir zu, Mut. Was was geschehen ist, ist geschehen. Bitte sei vernünftig, bitte sei vernünftig. Wir müssen das Beste daraus machen. Siehst du nicht ein, dass du Unrecht hast? Nein, sehe ich nicht, dass ich Unrecht habe. Du zerstörst Margrets Glück. Aber ja, mein Alter, ich glaube, ein Drink wird uns Männern jetzt gut tun. Ja. Was? Ich höre deinen leisen Wink und ich lasse euch jetzt auch allein. Ja. Bleib nicht zu lange. Nein, ja. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Ich werde es ausrichten. Sag mal, Johnny, was hast du denn eigentlich dabei gedacht? Gedacht? Wobei gedacht? Ja, du hast mir versprochen, mir zu helfen. Bist da rumgestanden, dass nur Rosi angehimmelt. Ja, mein Lieber, wenn du damals in Washington Rosi auch nur angehimmelt hättest, hätten wir es beide jetzt leichter. Ja, ich muss auch einen haben. Ja, okay. Aber einen großen, bitte. Großen, ja. Lane. Ja, ich hab schon gehört, du bist ein Großen. Komm, setz dich doch. Nein, ich steh lieber. Ich habe mit dir zu reden. Ich habe mit dir zu reden. Ich mit dir. Sei kein Idiot! Meine Tochter will meinen Sohn heiraten. Sei kein Idiot. Was? Lauren, es muss einmal heraus. Sie ist nicht deine Tochter. Du bist so lustig, Walter. Du scheinst es dir überall. Was heißt denn das? Ja, was heißt das? Du hast mich ganz gut verstanden. Das ist ja nicht so schwer. Du willst damit sagen, dass Mond mich vielleicht einmal betrogen? Ja. Mich kann man nicht betrügen. Das gibt überhaupt nicht. Das kann überhaupt nicht vorkommen. Das war überhaupt nicht da. Das gibt's gar nicht. So was gibt's gar nicht. Das war überhaupt noch nicht da. Denk doch gefälligst an Rosi. Rosi, was hat mit Rosi zu tun? Die war nicht verheiratet. Nein, sie nicht. Aber du, mein Lieber, du warst verheiratet. Mit wem hat sie mich? Ja, mit wem hat sie dich? Das ist doch völlig uninteressant. Es geht jetzt nur mehr um die Heirat von Margaret. So, meine Frau hat mich betrogen und dir ist das völlig uninteressant? Ja, Lionel. Johnny! Was? Lionel! Wer war's? Lionel, wenn ich es dir sage, versprichst du mir keine Dummheiten zu machen? Das Genick werde ich dem Kerl brechen. Dann sage ich's dir nicht. Na gut, dann frage ich Maud. Lauren! Bitte? Wenn du Maud irgendetwas sagst, erzähle ich ihr die Geschichte von dir und von Rosi. Das ist egal. Wo ich das jetzt von ihr weiß, kann sie mir keine Vorwürfe mehr machen. Lauren! Bitte? Frauen haben es nicht gern, wenn man hinter ihre Geheimnisse... Männer haben es gern, wenn man sie zu Idioten macht. Lauren! Komm da nicht raus! Bitte? Lauren, also ich sage es dir, wenn du mir versprichst, Maud aus dieser Geschichte herauszuholen. Also gut. Also? Also was? Also, versprich's mir. Versprich dir's. Telefon! Kindischer Mensch, sowas hab ich nicht. Pronto. Nein, nein, keine Ursache, Sir. Wir haben beide noch nicht geschlafen. Einen Augenblick, Sir. Wer? Der Minister. Warum schläft der nicht? Willst du vielleicht von meinem Schlafzimmer aussprechen? Ich kann umstellen. Nein, ich habe vor dir keine Geheimnisse. Jawohl, Sir, ich bin selbst am Apparat. Guten Abend. Guten Abend. Abend! Abend! Der hat wieder vergessen, sich eine neue Batterie zu kaufen. Abend! Ja. Abend. Ja, wegen Charles Monroe. Naja, wir haben, wenn das ganze Empfang ist, davon gesprochen, macht uns große Sorgen, was? Naja, kehrt nicht mehr ein auf diesen Posten, das ist Weibergeschichten. Er hat den Ballettik. Vor ein paar Jahren, wenn ich mich erinnern kann, war es eine, in Kairo, war es eine Bauchtänzerin. Bauch! Bauch, nicht Brauchtänzerin! Sehr Bauch. Bauch wie Magen, nur tiefer unten. Nein, diesmal ist nicht Bauch, diesmal ist es Spitze. Spitze, nicht Spritze. Spitze. Ja, das hört er ja nicht. Das sieht er. Er sieht nicht ein, dass das für die Botschaft nicht gut ist, für den Ruf der... Ah, sie haben an eine Versetzung gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, da hieß sie nach Moskau. Und wen würden Sie denn für die Botschaft in Rom vorschlagen? No. Ja, das ist eine gute Idee. Seiner meiner ältesten Freunde, auch mein Trauzeuge. Na, fix wollen wir es in der Nacht nicht machen, wir werden die Sache noch überschlafen, nicht? Überschlafen. Aber was? Johnny, wer war's? Der Charles Monroe. Salute. Charles Monroe. Dieser Ballettrattenfänger. Das ist ein scheußlicher Kerl, das finde ich ja auch. Na, ich rufe ihn an. Aber sei nicht wahnsinnig. Der ist in Moskau. Na und? Du kannst nicht einen Menschen mitten in der Nacht anrufen, nur um ihm zu sagen, dass er vor 20 Jahren ein Verhältnis mit deiner Frau gehabt hat. Warum kann ich nicht? Ja, was hast du denn davon? Er dürfte es ja vermutlich wissen. Ah ja, er wird wissen. Ja, aber ich will seine Bestätigung haben. Aber Bestätigung, du glaubst doch nicht, er gibt sie dir. Das ist doch ein Diplomat. Ich werde ihm sagen, ich mag ihn nicht heiraten lassen kann, bevor ich nicht seine Bestätigung habe. Lionel, ich gebe dir mein Wort, die beiden können heiraten. Johnny, seit wann weißt du es? Seit ungefähr 20 Jahren. Von wem? Von Maud. Und warum hast du mir nie was davon gesagt? Weil ich nicht gerne Unfrieden stifte. Und warum hast du mir gestern Abend nichts gesagt, wie ich dir das von Rose und mir erzählt habe? Ja, ich habe gedacht, das ist ein harmloser Flirt zwischen den jungen Leuten, der bald vorüber sein wird. Besuch in der Nacht, was ist? Das kann nur der junge Butterfield sein. Ja, bitte, ich kann es nicht. Da sag ich, ich glaub schon, oder ich bin gestorben, oder irgendwas. Irgendwas, sag ich. Abend, Sir. Tut mir leid, Poppy, aber es schlafen schon alle. Kann ich bitte Margaret sprechen? Nein, heute nicht mehr. Ist aber sehr dringend, Sir. Tut mir leid, morgen. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Danke, Johnny, danke. Kommt auf den Schnaps und... Wann ist es denn passiert, wie ich damals in Washington? Ja. Wie ich damals in Washington mit Rosi? Genau. Das ist die Strafe des Engels. Meine Not, wie konnte sie mir das antun? Laune, du musst doch das verstehen. Sie war in London, jung verheiratet, temperamentvoll, allein gelassen. Du warst doch da, du hättest dich um sie kümmern können, aber du bist mein Freund. Ich gebe dir mein Wort, ich habe mein Möglichstes getan. Schau, sie stand damals eben unter einem Gewissen. Du warst ja in Washington auch unter einem Gewissen. Ich bin ein Mann. Ja, und Charles Monroe war auch ein Mann. War auch ein Mann, ja, das stimmt schon. Gar nicht gewusst, dass sie ihn gekannt hat. Das hast du vorhin selbst erwähnt. Sie hat doch ausdrücklich gesagt, dass er ihr damals sehr gut ja, gefallen hat. Ja, mit Cocktail lassen können. Also, wie kann es denn passiert sein? Darfst du mich nicht fragen. Hat sie dir nie davon erzählt? Das war nicht notwendig. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ah, ich kann das vorstellen, ja. Na ja, nur schau, die beiden waren gemeinsam irgendwo eingeladen. Ja, ja. Man lässt eine junge Dame nicht allein nach Hause fahren. Man hat etwas getrunken. Also, man nimmt ein Taxi. Im Taxi zwangsläufig ein gewisser körperlicher Kontakt und schrumm! Im Taxi? Meine Mut! Taxi! Nein. Schrumm ist ein Gewitter. Ach, Schrumm ist ein Gewitter. Dann an der Haustür. Bitte kommen Sie doch mit hinauf, bis das Gewitter vorüber ist. Ja. Ich fürchte mich so. Im Lift zwangsläufig wieder ein gewisser körperlicher Kontakt und Schrumm. Im Lift? Mond. Ein Donnerschlag. Ich vergesse immer, was Schrumm ist. Ich vergesse immer, was Schrumm ist. Dann oben in der Wohnung ein kleiner Whisky. Schrumm, noch ein Donnerschlag, noch ein kleiner Whisky. Und dann ist das Gewitter endlich vorüber, aus Erleichterung darüber noch ein kleiner Whisky und dann ein harmloser kleiner Abschiedskuss. Und weil es so schön war, vielleicht ein zweiter, etwas weniger harmloser Abschiedskuss. Und dann... Schrumm! Meine Mut. So ist es wahrscheinlich passiert. Das darf man doch jungen Leuten nicht üben. Doch. Aber du, das war vor einem Vierteljahrhundert. Und vor allem versöhn dich doch wieder mit Margaret. Nein, noch nicht. Doch. Warum denn nicht? Ich bin noch nicht ganz fest davon überzeugt. Meine Mut mit einem wildfremden Stotterer. Also doch wirklich. Gar so wildfremd war er ja gar nicht. Du warst ein bekannter Stotterer, das ist schon egal. Johnny, du schaust plötzlich derart müde aus. Willst du nicht ein wenig umlegen? Was hast du denn vor? Ja, nichts. Vielleicht rufe ich Rosi oben an. Noch. Ach, du willst Rosi anrufen? Ja, du fängst vielleicht. Du also an, dich damit abzufinden. Na ja. Das ist gut, meine. Die Nummer ist dieselbe wie hier, nur am Schluss eine Eins. Ja. Und ich darf dir sagen, Du hast dich wacker gehalten. Du warst auch brav. Du warst brav. Ja? Und du meinst, er ist wirklich der Ansicht, ich würde einen guten Botschafter abgeben? Wer? Der Minister. Er schon, ich noch nicht ganz. So, warum du noch nicht ganz? Schau, Johnny, du bist nicht verheiratet und ich berufe nicht gern ledige Botschafter. Das bringt nur Ärger. So, naja, wenn du meinst, dass das nur Ärger bringt, wüsste nur nicht, wie ich diesen zu... Gute Nacht. Gute Nacht. Signorina, parlare un poco inglesi. Parlare, das trifft sich, weil ich rede mich leichter. Ja, hier 46 46 00. Ich hätte gerne ein Gespräch mit Moskau, britische Botschaft. Voranmeldungsherr Charles Monroe. Britische Botschaft, die Nummer weiß ich nicht, aber das wird sich eruieren lassen. Vielen Dank, Signorina. Und wie lange kann es dauern? 4 Stunden. Ist in bester Ordnung. Ist in bester Ordnung. So. Da werde ich meinen Wecker stellen und dann werde ich meine Meinung sagen, aber richtig. Ja, hier ist 46. Ah, nur 3 Stunden. Bitte sehr. Und wollen wir gerade miteinander reden, könnten Sie nicht etwas leiser klingeln? Also, dieser Pianissimo? Nicht? Können Sie nicht? Nur kann man nicht. Ungefällig sind die Leute. Ungefällig. Dann werde ich mal Wecker eine Stunde früher stellen, aber dann werde ich meine Meinung. Schon endlich. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ah, Johnny, du bist. Tja. In meinem Schlafzimmer war es so heiß, bin ich ein wenig hierher übersiedelt. Ja, bei mir drüben war es auch schrecklich heiß, bin ich auch hierher übersiedelt. Auf meiner Uhr ist es genau 3. Aber wie die Zeit vergeht, nicht? Wie spät mag es jetzt wohl, na, sagen wir einmal, in Moskau sein? Woher soll ich denn das wissen? Ach ja, richtig. Aber Charles Monroe dürfte es genau wissen. Warum rufst du ihn eigentlich nicht an? Du bist ein gemeiner Schnüffler. Das Telefon klingelt in meinem Schlafzimmer drüben genauso wie hier, nur direkt neben meinem Ohr. Ich musste also mithören. Komm, sei vernünftig. Wir streichen das Gespräch und gehen endlich ins Bett. Warum? Ja, warum? Man ruft doch einen Menschen nicht im Morgengrauen an, um in seiner Vergangenheit herumzuwühlen. Ich will nicht rumwühlen, ich will ihm deine Abberufung mitteilen, das ist alles rein dienstlich. Aber um Himmels Willen, du berufst ihn doch nicht am Ende ab, weil ich dir das von ihm erzählt habe. Nein, ich habe dir in dem Moment gesagt, es ist rein dienstlich. Na gut, dann bin ich beruhigt, denn man schmeißt nicht mit Steinen, wenn man selbst im Glashaus sitzt. Wenn ich deinen Rat benötige, werde ich dich um denselben bitten. Außerdem ist die Verbindung bestimmt ganz schlecht. Woher willst du das wissen? Ich habe neulich mit unserem Kulturattaché in Moskau telefoniert. Ich bin mir vorgekommen wie in einem Bienenstock oder wie bei einem Hühnerhof. Nichts als Piepsen und Brummen. Gib mir den Hörer. Nein, oh nein, oh nein. Nur wenn du mir versprichst, nichts von dem zu erwähnen, was ich dir erzähle. Gib ihn mir. Nein, ich... Ja, Mord? Ist niemand Mord? Das war doch eben Mord. Ich habe nichts gehört. Aber natürlich, du sicher ist sicher. Sprich doch bitte von meinem Schlafzimmer aus, ich stelle dann gleich um. Und wenn Mord hereinkommen sollte, dann lenke ich sie ab. Du Gut? bist so brav zu mir, Conny. Du bist sowas von brav zu mir. Pronto. Pronto. Signorina, Signorina, bitte streichen Sie das Moskauer Gespräch. Nicht fragen, streichen bitte. Danke. Hallo? Hallo, Signore? Diese Voranmeldung Moskau. Momento, Signore, Momento. Hallo, Moskau, ihr Roma. Roma. Roma. Roma. Здесь говорит Москва. Доброе утро. Минуточку. Минуточку. Алло, Москва, Рома, Рома, Рома. Да, голубчик, да, Рома. Я понимаю, Рома, Рим, очи черные, очи страстные. Минуточку, минуточку, я вас соединяю. British Embassy, der Butler. Bedauere, um diese Zeit pflegt Sir Charles zu schlafen. Oh, oh, oh. Selbstverständlich, Sir Lionel, ich verbinde. Sind Sie wahnsinnig, mich um diese Zeit zu wecken? Wer? Lionel? Was für ein Lionel? Oh, Highbury aus Rom. Schöne Stadt, Rom. Wie geht's dir? Wie geht's deiner lieben Frau? Was habe ich? Ich habe nicht. Nein, ich leugne. Ein Gentleman leugnet immer. Wieso ist deine Tochter meine Tochter und wieso geht es um Margarets Glück? Ach, sie will einen unehelichen Sohn von dir heiraten. Das ist aber merkwürdig, nicht? Ich meine, merkwürdig, merkwürdig ist das. Amen, wo bleibst du denn so lange? Mut, Lionel ist auf der Terrasse draußen, er schöpft Luft, er kommt gleich. So was Blödes, jetzt stottere ich schon wirklich. Bzzz. Pip, pip, pip, pip, pip. Minutuczku. Minutuczku, Kapitalist. Wir waren unterbrochen. Womit bittest du mich? Mit aufgehobenen Händen. Also, gut, wenn du mich so schön bittest, dann gebe ich es zu. Ich gebe es zu, aber nur, wenn du mir versprichst, morgen nie etwas davon zu sagen. Jawohl, in London und in Torquay auch, wo du willst. Warum beschimpfst du mich jetzt? Ich habe dir doch nur einen Gefallen getan. Außerdem bist du ja selbst ein alter Schwerenöter bist du ja selbst. Neuer Weltrekord im Schwindeln, John King, Großbritannien. Na? Was war? Er hat es zugegeben. Ich hab's ja gewusst. Erst hat er versucht zu leugnen, aber dann habe ich ihn mit den Tatsachen konfrontiert. In London ist es passiert und dann später in Torquay. Sein schreckliches Nest ist Torquay. Wieso? Was hast du gegen Torquay? Warst du mal dort in Torquay? Ja, einmal, ganz kurz. Fußballgegend. Ja, aber das wär's ja nicht, aber dass ich ausgerechnet mit diesem Mann raus. Wo willst du denn jetzt anrufen? In Peking? Mit deinem Chinesen hat sie mich auch einmal. Nein, ich rufe bei Rosi oben an, um ihr mitzuteilen, dass jetzt alles in Ordnung ist, was man eben so Ordnung nennen kann. Ja, aber Lionel, es ist 3:15. Wenn sie so zumut ist wie mir, wird sie auch nicht schlafen können. Ist komisch. Da klingelt's und es meldet sich niemand. Ja, ich würde mich auch nicht melden um die Zeit. Das ist merkwürdig. Was ist denn daran merkwürdig? Sie war so unruhig, sie wird sich doch nichts angetan haben. Aber ich bitte dich. Ich muss rauf zu ihr. Lana, du siehst Gespenster. Sie Gespenster. Du hast selbst daneben gestanden, du hast gesehen, wie sie aufgeregt war, wie sie... Dann hat sie auch etwas zu viel getrunken und dann ist sie zum Bewusstsein gekommen, dass sie das Leben ihres Sohnes zerstört hat. Und dann hat sie Bobby alles erzählt und sie hat geweint und er hat geweint. Sie haben beide geweint, Mutter und Kind haben geweint. Und dann haben sie sich vergiftet. Ich habe Margit umgebracht und habe Bobby umgebracht und jetzt auch noch Rose. Ich bin ja ein Massenmörder. Ich muss rauf, wenn ich die Tür einbrechen muss. Du hast deine Axt bei dir. Ich habe jetzt keine Kopfbebläde, willst du wirklich nicht? Wir können über den Balkon, können wir vielleicht rauf? Ja, natürlich. Wir können über den Balkon. Komm, klettere mit mir, mein Freund. Komm, klettere doch gefälligst allein. Was ist das da? Was ist das da? Schaut aus wie ein Seil. Das war früher nie da. Da ist die Möglichkeit, dass vielleicht Bobby da runter und zu machen. So eine Lümmel. Aber das ist doch jetzt schon egal. Das ist jetzt schon egal. Ich stelle mich auf deine Schultern. Na, na, ich bin ja nicht dein Untermann. Da bin ich dein Untermann. Komm, gib deine Füße in meine Hände, gleich bist du oben. Nein, Feuer! Feuer? Feuerleiter! Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Dann rauf mit dir, ich gebe dir acht, dass niemand kommt. Hopp! Hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp, was ist los? Ich mach hopp, hopp! Ich mach hopp, hopp! Hopp. Bewegung mach ich mir. Was ja. Ist das nicht Johnny? Ja, das ist so. Liebe, liebe Maud, er ist etwas scharf auf Mrs. Butterfield. Und du glaubst, dass Rose auch... Ich glaube nicht. Vielleicht wird sie ihn zur Tür gar nicht reinlassen. Jetzt sind wir darauf und er wird ja gleich wieder da sein. Wo kommt das Seil her? Das Seil? Ja. Ja, wo kommt denn das Seil her? Ja. Das dürfte Bobby vielleicht... Bobby, wie soll damit sagen, er ist bei Marken? Es sieht so aus? Naja, also bitte... Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten Sie auch bis zur Hochzeit damit warten können, aber was... Lionel, wieso endlich einverstanden? Naja, ich gebe zu, ich habe mich geirrt. Das ist wirklich ein netter, lieber, ein prachtvoller Bursche. Liebling, ne? Du, dein Ischias ist an allem schuld, ne? Ja, unter anderem, ja. Und unter anderem habe ich heute mit Charles Monroe... Ich habe mich immer geärgert über diesen verdammten Charles Monroe. Sag mal, was hast du nur immer gegen diesen Charles Monroe? Aber den schmeiß ich raus, der ist ein Versager und sein Stottern geht mir auf die Nerven. Also ich habe nichts davon bemerkt, dass er ein Versager ist. Und sein Stottern hat mich überhaupt nicht gestört. Ach, du hast gern, wenn man dabei stottert? Oh, abgeblitzt, da ist er schon. Guten Morgen, Mut. Der Grappa und zwei Schlaftabletten, ich war richtig weg. Johnny sagte mir, Sie haben mich angerufen. Ja, ich habe Sie angerufen, um Ihnen mitzuteilen, dass ich gegen das Geschlecht der Butterfields nichts mehr einzuwenden habe. Das ist ja herrlich. Gratuliere, Mut. Gratuliere, Rose. Ja, Johnny hat mit mir gesprochen, hat mich voll überzeugt, dass ich vielleicht voreingenommen etwas ungerecht war. Ach, hier seid ihr, wir haben euch nämlich gesucht. Ah, der kleine Seiltänzer ist auch da. Ich hatte keine andere Möglichkeit, um zu Margaret zu kommen. Aber dafür sind wir uns jetzt vollkommen einig. Nicht wahr, mein Schatz? Ja, mein Spatz. Bobby wollte mit mir auf und davon. Aber da habe ich Nein gesagt. Na, weil ich euch lieb habe. Und da wollten wir euch wecken, um Daddy noch einmal eine Chance zu geben. Und um ihm zu sagen, dass wir ohne einander nicht leben können. Oh, aber es ist doch alles in Ordnung. Beruhigt euch doch. Wir haben den Daddy rumgekriegt. Ja, ich hoffe, damit ist wirklich alles und zwar endgültig in Ordnung. Und ich darf mir erlauben, die Herrschaften für heute um 10 Uhr zu einem kleinen Sektfrühstück herzlich einzuladen. Bobby. John, du hast mich zweimal in meinem Leben sehr glücklich gemacht. Einmal vor 24 Jahren und einmal heute. Es war mir beide Male ein großes Vergnügen. Danke. Lionel, ich lege mich jetzt wieder hin. Gut, Evelyn. Also ich fühle mich wie in einem Meer von Eierkognak. Eierkognak. Ja, Rosi hat mir gesagt, dass Eierkognak so beflügelt. Besonders in der Nacht. Besorg doch mal eine Flasche für uns zwei, ja? Ja. Du, die Mann. Ich komme auch gleich. Mein Schwatz. Und freut von mir? Du, das ist dein Befehl. Na bitte, kaum sind wir verlobt, schon übernimmt sie das Kommando. Befehl wird ausgeführt. Abtreten? Ja. Ma. Ja? Ma, du findest allein hinaus. Natürlich. Und im Notfall habe ich ja immer noch das Seil. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, Sir John. Gute Nacht, Bobby. Gute Nacht, Sir Lionel. Also jetzt, wo du mein Schwiegersohn wirst, kannst du ja endlich wirklich Vater. zu mir sagen. Gute Nacht, Vater. Nacht, mein Sohn. Das ist ein herrlicher Brocken, was? Johnny, wenn du so lieb wärst, das ist ein Augenblick. Aber gern. Rosi. Ja? Ich möchte dir ein großes Geheimnis anvertrauen. Margret ist nicht meine Tochter. Nein. Sie ist die Tochter von Charles Monroe. Charles Monroe? Ja, unser Botschafter in Moskau. Johnny hat es mir erzählt. Das hat Johnny dir erzählt? Ja. Nachher habe ich dann mit diesem Monroe telefoniert und er hat es mir bestätigt. Dann ist also jetzt alles in Ordnung? Ja, Ordnung. Mein Gott, das ist mir natürlich nicht sehr lieb, dass unser Bobby, die Tochter von dem Monroe, aber jetzt werden wir mal überlegen. Du hast also mit diesem Charles Monroe telefoniert? Telefoniert, wie man so, hallo, wie man so telefoniert. Und morgen rufe ich nochmal an, um ihm seine Abberufung mitzuteilen. Aber doch nicht deswegen, Bulli. Nein, kein Dienst. Der Minister ist auch der Meinung, der kehrt nicht mehr auf diesen Posten. Und da sind wir übereingekommen, dass der Hiesige nach Moskau geht. Und für die Botschaft in Rom haben wir Johnny vorgesehen. Wie schön für ihn. Ja. Ist nur schade, dass er nicht verheiratet ist. Ja, das ist schade. Denn in Rom lebt sich doch ganz hübsch, nicht? Ach, wunderschön. Ja, es ist ein Jammer, dass der noch nicht verheiratet ist, nicht? Aha. Das ist ein Luder. Danke. Also, Lionel. Ja? Bitte. Mach's gut. Ja, Rosi. Er hat Ihnen also alles von mir erzählt. Ja, aber machen Sie sich bitte deswegen keine Sorgen. Ich habe Sie restlos bewundert. Sie hatten Courage und ich schätze Courage. Natürlich, es war eine verfahrene Situation, aber jetzt hat sich doch alles zum Besten gewendet und alle sind glücklich. Sehen Sie das wirklich? Ja, natürlich. Maud hat keine Ahnung von euch beiden. Ah, nein? Bestimmt nicht. Und Lionel hat mir versprechen müssen, ihr nie etwas davon zu sagen, dass er über Sie Bescheid weiß. Und Sie glauben, so Lionel ist jetzt glücklich? Naja, der Gedanke an Charles Monroe wird ihm nicht gerade lieb sein, aber es hat doch keinen Sinn, in der Vergangenheit herumzubohren. Wissen Sie übrigens, dass Sie sehr hübsch sind? Ja. Ah ja? Rosi? Hm. Jetzt, wo Bobby Sie verlässt, werden Sie doch sicher sehr allein sein. Vermutlich. Und allein sein ist schrecklich. Ich weiß das aus Erfahrung. Ach, wirklich? Rosi, Sie werden mich jetzt vielleicht auslachen oder Sie werden empört sein. Aber als ich da vorhin bei Ihnen oben einstieg, ich konnte mir nicht anders helfen. Ich musste Ihnen, bevor Sie aufwachten, einen ganz kleinen Kuss geben. Haben Sie es vielleicht bemerkt? Nein. Sonst hätten Sie sich ja sicher gewehrt. Na sicher. Wie wär's mit einem zweiten, wenn Sie den ersten schon versäumt haben? Danke, nein. War ja nur ein unverbindliches Angebot. Sie mögen mich also nicht? Doch, ich mag Sie sogar sehr. Na also. Rosi, wenn ich Sie schon nicht küssen darf, wollen Sie mich dann vielleicht wenigstens heiraten? Warum? Warum? Ich stell's mir einfach schön vor. Wir beide, Sie und ich? Hm? John, ich hab Sie schon jetzt sehr gern. Aber ich glaube, ich könnte Sie noch viel lieber haben, wenn Sie, wie haben Sie vorhin so schön gesagt, wenn Sie Courage hätten. Auch ich schätze Courage. Sie glauben, ich habe keine? Ja, ich weiß es. Wieso? Weil Sie nicht den Mut hatten, Lionel die Wahrheit zu sagen, oder wenigstens mir. Das verstehe ich nicht. Sie verstehen mich sehr gut. Charles Monroe. Charles heißt John und Monroe heißt King. Wer hat Ihnen das gesagt? Mut. Was, Maud? Ja, als wir von Angelino zurückkamen. Ich habe von Lionel und mir erzählt und da hat sie mir dann von sich und ihm erzählt. Also ihr beide habt längst Bescheid gewusst. Und wir beschlossen, euch zwei Männer eurem diplomatischen Geschick zu überlassen. Aber wenn sie es nicht über sich bringen, die Wahrheit zu sagen. Lionel? Nein, nicht. Warum nicht? Er ist doch mein bester Freund. Na, daran hätten Sie früher denken sollen. Außerdem wird er mir das Genick brechen. Dieses Risiko müssen Sie allerdings auf sich nehmen. Ja. Nein, ich bin ja kein Held. Schade. Ihren Antrag habe ich sehr zu schätzen gewusst. Aber noch mehr schätze ich Courage. Gute Nacht, Sergio. Gute. Sollte aber vielleicht doch noch ein Held aus Ihnen werden, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Ich wohne ja nicht weit. Johnny, ich glaube, ich kann heute nicht einschlafen. Ja, warum denn nicht? Deswegen Mut. Ein Ehemann muss ja damit rechnen, dass er betrogen wird. Aber sie hätte mich doch mit einem netteren Menschen betrügen können. Das ist ein grässlicher Gedanke, dass Margaret die Tochter von diesem Monroe ist. Lionel, vielleicht kann ich dir eine kleine Freude machen. Lionel, sie ist nicht seine Tochter. Du bist verrückt, er hat mir das selber erzählt. Er war ich. Du warst er? Ja, ich habe dein Gespräch streichen lassen. Ich habe von hier aus mit dir telefoniert. Ich habe gepiept, ich habe gebrummt, ich habe gestottert wie er. Das ist ja nicht möglich. Lionel, nicht Charles Monroe war damals mit Mord. Sondern? Ich. Du? Ja. Du hast damals mit Mord? Ja. Dann ist also Margaret. Ja. John! Ich habe immer geglaubt, dass wir gute Freunde sind. Aber jetzt bin ich draufgekommen. Du bist mein bester Freund.